Zerstreute Epigramme 1 bis 14 von Friedrich von Schiller. 1. Das Höchste. Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren, was sie willenlos ist, sei du es wollend. Das ist's. 2. Ilias. Immer zerreißet den Kranz des Homer und zählet die Väter des vollendeten, ewigen Werks. Hat es doch eine Mutter nur und die Züge der Mutter, deine unsterblichen Züge, Natur. 3. Unsterblichkeit. Vor dem Tod erschrickst du? Du wünschest, unsterblich zu leben? Leb im Ganzen, wenn du lange dahin bist, es bleibt. 4. Der Skrupel. Was vor züchtigen Ohren dir laut zu sagen erlaubt sei, was ein züchtiges Herz leise zu tun dir erlaubt. 5. Der Dichter an seine Kunstrichterin. Zürne nicht auf mein fröhliches Lied, weil die Wange dir brennet. Nicht, was ich las, was du denkst, hat sie mit Purpur gefärbt. 6. Zeus zu Herkules. Nicht aus meinem Nektar hast du dir Gottheit getrunken, deine Götterkraft war's, die dir den Nektar errang. 7. Deutschland und seine Fürsten. Große Monarchen erzeugtest du und bist ihrer würdig, den Gebietenden macht nur der Gehorchende groß. Aber versuch es, o Deutschland, und mach es deinen Beherrschern schwerer als Könige groß, leichter nur Menschen zu sein. 8. An die Frommen. Fort, fort mit eurer Torheit, lasst mir lieber das, was ihr Weisheit nennt, mit fadem Spott. Herzlos ist eure Andacht kaltes Fieber, kopflos ist nur ein Popanz euer Gott. 9. Die beste Staatsverfassung. Diese nur kann ich dafür erkennen, die jedem erleichtert, gut zu denken, doch nie, dass er so denke, bedarf. 10. An die Gesetzgeber. Setzet immer voraus, dass der Mensch im Ganzen das Rechte will, im Einzelnen nur rechnet mir niemals darauf. 11. Würde des Menschen. Nichts mehr davon, ich bitt euch. Zu essen gebt ihm, zu wohnen. Habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst. 12. Das Ehrwürdige. Ehret ihr immer das Ganze, ich kann nur Einzelne achten, immer in Einzelnen, nur hab ich das Ganze erblickt. 13. Falscher Studiertrieb. O wie viel neue Feinde der Wahrheit, mir blutet die Seele, seh ich das Eulengeschlecht, das zu dem Lichte sich drängt. 14. Jugend. Einer Schares erfreuet sich jeder im Leben, doch flüchtig, hält nicht die himmlische sie, eilet die irdische fort.